Zum 68. Gründungstag der TVRK brachten russische Medien Sonderbeiträge und Artikel. Unter denen sind die Zeitung Nizhegorodskaya Pravda Nummer 92, die Nachrichtenagentur Daily Ros, die Internetnachrichtenagentur Europe TV, die Internetzeitung in der Region Khabarovsk Zebury TV und die Internet-Homepage Amur Press. In der Zeitung Nizhegorodskaya Pravda Nummer 92 erschienen die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und ein Foto von Kim Jong-un.